haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Klabautermann. Erster Teil. Es war kein Badewetter und deshalb tummelten sich am See nur ein paar Liebespaare, Hundebesitzer und ein Mann namens Bigler, dem die Ehre zukam, mein neuer Klient zu sein. Er zeigte auf ein Boot. Das ist eines der wenigen Boote, das noch nicht angezündet worden ist. Seit Monaten geht der Klabautermann um. Ich habe davon gelesen. Nennt sich der Brandstifter selber Klabautermann oder hat man ihn in den Medien auf diesen Namen getauft? Er soll angeblich bei einer Zeitung angerufen haben. Allerdings nur ein einziges Mal und man weiß nicht, ob es sich beim Anrufer tatsächlich um den Brandstifter handelt. Geht die Polizei davon aus, dass es sich immer um den gleichen Täter handelt? Ja. Obwohl man natürlich nicht ausschließen kann, dass es Trittbrettfahrer gibt. Allerdings spricht einiges dafür, dass es nur einen Täter gibt. Er schlägt immer nach Mitternacht zu und er benutzt Brandbeschleuniger. Und ich soll jetzt nach Mitternacht auf den Täter warten und ihn mit Haftbeschleuniger behandeln. Diese Unsicherheit muss ein Ende nehmen. Die Bootsbesitzer haben zusammengelegt. Sie möchten, dass der Täter endlich gefasst wird. Meine Nachtzulage ist exorbitant. Vor allem, wenn es sich um einen Freilufteinsatz handelt. Geld darf keine Rolle spielen. Meine Julia ist mit Geld nicht aufzuhalten. Julia ist ihre Yacht. Ein bescheidenes Boot. Der Gedanke, dass es eines Nachts in Flammen stehen könnte, ist für mich unerträglich. Er führte mich zu einem anderen Bootssteg und zeigte mir die Überreste einer kleinen Yacht, die am Wochenende gebrannt hatte. Tränen kullerten über seine Wangen und schon bald auch über meine. Der Himmel heulte und Regentropfen wurden mir von einem kühlen Wind ins Gesicht geblasen. In meinem Büro wärmte ich mich auf und kurz vor Mitternacht fuhr ich, in eine warme Jacke gehüllt, wieder ans Seeufer. Eine junge Frau kam auf mich zu. Haben Sie Feuer? Welches Boot möchten Sie gerne anzünden? Nur eine Zigarette. Ich rauche nicht mehr vor Mitternacht. In 10 Minuten ist es soweit. Genau genommen ist es immer vor Mitternacht, außer wenn es Punkt 12 schlägt. Das verstehe ich nicht. Macht nichts. Ich habe kein Feuer. Weder für Zigaretten noch für Schiffe. Haben Sie auch keine Augen für Schiffe? Erst nach Mitternacht. Vorher benötige ich meine Augen für andere Dinge. Zum Beispiel für Frauen, die nur nach Mitternacht rauchen. Geben Sie sich keine Mühe. Unter 12 Metern ist bei mir nichts zu wollen. Ganz schön anspruchsvoll, die Dame. Allerdings, ich träume von einer Luxusjacht vor Saint-Tropez. Und ich träume von einer Luxusnacht in Saint-Tropez. Nicht schlecht. Vielleicht sind Sie ja reich genug, um uns beide glücklich zu machen. Ich habe beschlossen, nur noch nachmittags reich zu sein. Abends und nachts bin ich ein armer Schlucker. Schade. Mit den meisten Neureichen kann man sich nicht unterhalten. Die sind ziemlich doof. Aber was nützen mir gute Gespräche, wenn sie nicht auf einer Yacht stattfinden? Gute Frage. Sind Sie jede Nacht hier? So oft ich kann. Dann müssten Sie dem Klabautermann schon einmal begegnet sein. Ist das der Brandstifter? Mhm. Dem würde ich die Eier... Ich meine, ich würde sofort die Polizei verständigen. Jemand, der Boote anzündet, gehört eingesperrt. Lebenslänglich. In einen Kerker ohne Licht. Sie gab mir ihre Visitenkarte und bat mich, sie anzurufen, wenn ich in den Besitz einer Yacht kommen sollte. Unser Eins spielt zwar ab und zu Lotto, aber die Millionäre sind immer die anderen. Es war kurz vor 2, als ich auf einen Mann traf, dem offenbar das letzte Hemd gestohlen worden war. Ich schwimme jede Nacht im See. Egal wie kalt es ist. Kommen Sie da auch rein. Zu zweit macht es mehr Spaß. Danke, aber ich bleibe lieber am Ufer und einsam. Wenn der Mond auf dem Wasser scheint, glaubt man, in einer anderen Welt zu sein. Das Paradies ist mitten unter uns. Und niemand sieht es. Mein Paradies ist trockener. Haben Sie keine Angst vor brennenden Booten? Der Klabautermann hat offensichtlich etwas gegen Schiffe und Boote, aber nicht gegen Schwimmer. Ich schwimme nie zu nah an Boote heran. Wussten Sie, dass man beim Schwimmen klarere Gedanken hat als im Büro? Hier kann man richtig abschalten oder umschalten. Und welcher Fisch drückt auf die Fernbedienung? Wasser wird an keiner Börse gehandelt. Deshalb kann ich so ruhig darin schwimmen. In Kaffee würde ich nie baden, weil ich so ständig an die Börse denken müsste. Entscheidend ist, dass man keine Badehose trägt. Sonst sammelt sich alles Negative in der Badehose. Nackt, aber fließt alles Negative aus der Badehose. Aus dem Körper. Und verpestet den See. Im Gegenteil. Nackt bin ich eins mit den Fischen. Eins mit der Welt. Ich werde jetzt ein wenig tauchen. Das ist fantastisch. Man taucht sozusagen ins Nichts. Tatsächlich war wenig später nichts mehr von ihm zu sehen. Ich hatte keine Lust, auf sein Auftauchen zu warten und ging weiter dem Seeufer entlang, bis lodernde Flammen die dunkle Nacht erhellten. Mein Klient stand kopfschüttelnd neben einer brennenden Yacht. Ein Trauerspiel. Der Klabautermann schlägt unbarmherzig zu. Die Feuerwehr muss gleich hier sein. Mich würde interessieren, wo Sie gesteckt haben, Maloney. Ich habe mich mit verdächtigen Personen unterhalten. Es ist ganz erstaunlich, was für Leute sich mitten in der Nacht am See aufhalten. Ich habe Sie nicht engagiert, um am See soziologische Studien zu betreiben. Der Klabautermann war hier und Sie haben ihn nicht einmal gesehen. Sie aber waren sofort zur Stelle, als es brannte. Was wollen Sie damit sagen? Verdächtigen Sie etwa mich? Ich bezahle Sie, Maloney. Sie wären nicht der erste Täter, der einen Detektiv engagiert, um von sich abzulenken. Das ist lächerlich. Jedes brennende Boot ist wie ein Steg in mein Haus. Wenn ich zwischen einer Frau und einem Boot wählen müsste, ich würde das Boot wählen. Und wenn ich zwischen einem Klienten und einem Kahn wählen müsste, dann würde ich das Weite suchen. 48 Stunden gebe ich Ihnen noch Zeit. Schnappen Sie sich diesen Klabautermann. Tot oder lebendig. Vorerst schnappte ich nach Luft. Die Feuerwehr löschte den Brand innerhalb weniger Minuten. Die Polizei hatte bei der Spurensicherung etwas länger. Auf dem Boot wurden die sterblichen Überreste einer Frau gefunden. Sie ging eifrig ans Werk, wie sie das immer tut, wenn Journalisten herumstehen und Fernsehkameras auf die Gesichter der Beamten gerichtet sind. Als sich die Aufregung in andere Gebiete verlagerte, stand ich mit dem ermittelnden Beamten am Seeufer und lauschte den Enten. Üble Sache, Maloney. Wie heißt die Tote? Verena Klaus. Die Frau war dafür bekannt, dass sie nachts am Seeufer die Boote anhimmelte. Eine Fetischistin, die es auf Boote abgesehen hatte. Ich bin der Frau kurz vor ihrem Tod begegnet. Das überrascht mich nicht, Maloney. Sie sollten eine Plakette auf sich tragen, auf der steht, nur Lebensmüde lassen sich auf mich ein. Weshalb spazieren Sie nachts am Seeufer, Maloney? Der Frau Ihres Lebens werden Sie garantiert nicht mehr begegnen. Aber vielleicht dem Klabautermann. Das darf doch nicht wahr sein. Hat Sie einer dieser reichen Bootsbesitzer engagiert? Diese Leute würden gescheiter die Polizei finanziell unterstützen. Wir planen die Anschaffung von Nachtsichtgeräten. Die sind aber teuer. Vorerst müssen wir uns mit neuen Taschenlampen begnügen. Vielleicht ist der Klabautermann ein Polizist, der nachts gerne Zeitung liest und deshalb für ein wenig Licht sorgt. Wir haben in unserem Computer ein praktisch perfektes Täterprofil. Der Klabautermann nennt sich so, weil er darauf hinweisen will, dass er eine helle und eine dunkle Seite hat. Sozusagen eine mit und eine ohne Nachtsichtgerät. Klabautermänner gelten bei den Seefahrern einerseits als Glücksbringer, aber auch als Vorboten von Unheil. Ein Klabautermann kann den Untergang eines Schiffes ankündigen. Kein Wunder, wenn er es danach selber anzündet. Unser Computer hat anhand der Daten, die wir eingaben, ein Täterprofil erstellt. Demnach handelt es sich um einen Mann. Er wurde in Niedergösgen geboren und im Kindergarten wegen seiner abstehenden Ohren gehänselt. Er macht in Grünwil eine Lehre als Tischler und hat sich während der Rekrutenschule in eine Wirtin verliebt, der er 5 Kinder schenkte. Im Jahre 1946 wanderte er nach Connecticut aus, wo er 10 Jahre später, also 1956, verstarb. Das klingt ja höchst interessant. Weshalb aber dauert es so lange, bis der Mann als klabauter Mann wiedergeboren wurde? Unser Computer ist natürlich nicht perfekt. Aber Sie können sicher sein, dass zumindest die Hälfte der Angaben richtig sind. Wir haben das getestet. Und was für ein Motiv vermutet der Computer hinter den Brandstiftungen und dem Mord? Der Täter wurde vermutlich von der jungen Frau überrascht. Sie hat ab und zu auf fremden Booten geschlafen. Jetzt muss ich aber zurück ins Präsidium. Wir halten Besuch aus Tallinn. Das ist in Estland, Maloney. Kollegen, die sich darüber wundern, dass hier in der Stadt keine Morde aufgeklärt werden? Ganz im Gegenteil, Maloney. Die Kollegen aus Tallinn interessieren sich für unser Dienstreglement. Sie möchten es gerne übernehmen. Das ist eine große Ehre. Kaum ein einheimischer Dichter wird auf Estländisch übersetzt. Wohl aber unser Dienstreglement. Ist das nicht toll, Maloney? Mein Klient interessierte sich nicht für Dienstreglemente. Er saß mit ernster Miene versehen in seinem Büro und faxte, was das Zeug hielt. Es waren Mitteilungen an die Medien. Daran sind die Sozialisten schuld. Woran? An den hohen Telefonkosten, die durch das Verschicken unnützer Faxmeldungen verursacht werden. In den Medien wird nicht objektiv berichtet. Das sind alles linksgrüne Waschlappen. Der Brandstifter ist ein Roter, ganz eindeutig. Der Klabautermann hat es auf ein Symbol des Kapitalismus abgesehen. Schöne Boote und Yachten sind der Inbegriff für Erfolg und Freiheit. Übertreiben Sie da nicht ein bisschen. Nur weil jeder Neureiche sich ein größeres Pedalo kauft, müssen die Brandstiftungen noch lange nicht der Ausdruck von Klassenkampf sein. Ich kenne diese Typen. Neid ist die Wurzel allen Übels. Die Leute sollten stolz darauf sein, dass es Menschen gibt, die intelligenter und erfolgreicher sind als sie selber. Sie sollten jubeln über jeden, der sich ein Boot leisten kann. Stattdessen zerstören sie alles. Ich glaube nicht, dass der Brand von gestern Nacht etwas mit dem Klabautermann zu tun hat. Ich habe Sie nicht engagiert, damit Sie mir Ihren Glauben nahebringen. Ich will Fakten. Der Brand könnte dazu dienen, den Mord dem Klabautermann in die Schuhe zu schieben. Wenn es so ist, dann interessiert mich dieser Mord nicht. Ich bin einzig und allein daran interessiert, diesen verrückten Sozialisten aus dem Verkehr zu ziehen. Und wenn es sich um einen strammen Rechten handelt? Fakten, Maloney. Hier in meinem Büro finden Sie keine. Rufen Sie mich an, wenn Sie etwas gefunden haben. Ich fuhr zurück in mein Büro und zappte mich durch die verschiedenen Fernsehprogramme. Der Schrott, der von lokalen Sendern produziert wird, hat wenigstens den Vorteil, dass er aus der Umgebung stammt. Und deshalb manchmal hilfreich ist. Ich entdeckte eine junge Frau, die entsetzt in die Kamera schaute und sich als beste Freundin der Toten zu erkennen gab. Die beste Freundin lebte in einem heruntergekommenen Haus, in dem sich kaum je erfolgreiche Bootsbesitzer verirren. Ja, ich war Verenas beste Freundin. Ehrlich war ich ihre einzige Freundin. Sie hat sich nämlich immer mehr abgekapselt in den letzten Wochen, seit sie arbeitslos war. Wann begann der Spleen mit den Yachten? Das gehörte zu ihr wie der schiefe Schneidezahn. Sie redete immer nur über Yachten und Kapitäne. Im Fernsehen schaute sie sich immer nur Mist an wie Traumschiff oder Autorennen. Sie träumte auch von einem Formel-1-Auto. Nein, aber wenn die in Monaco herumfuhren, hat sie immer zugeschaut, wenn man da die Yachten im Hafen sieht. Sie glaubte ernsthaft, dass sie eines Tages ihr Kapitän begegnen würde. Und was sagte die beste Freundin dazu? Ach, was sollte ich schon zu ihr sagen? Sie hatte sich das in den Kopf gesetzt. Ich selber bin wasserscheu, ein Kapitän wäre das Letzte, was ich mir wünschen würde. Wenn schon, dann einen Piloten. Es gibt nichts Erregenderes als einen Steigflug. Finden Sie nicht? Ich fliege selten. Und wenn, dann sitze ich meist neben dicken Männern, die in der Nase bohren, oder Frauen, die sich mit Parfum übergossen haben, ehe sie zum Flughafen fuhren. Ja, Economy ist nicht das Wahre. Mein Traum wäre es, ganz allein in einem Jet zu sitzen. Einem Jet, der immer höher und höher steigt. Allerdings dürfte er nicht übers Meer fliegen. Das würde mich beunruhigen. In meinem Büro legte ich mich unter meinen Schreibtisch und döste ein wenig. Als es Nacht wurde in der Stadt, machte ich mich wieder auf den Weg. Der Himmel war bewölkt, aber kein Tropfen netzte meine Haare. Dafür drohte mir anderes Unheil. Ja, es ist eindeutig. Ich habe das auf einer Karte eingezeichnet. Die Boote, die konnten sich alle sehen. Ja, das ist verblüffend, das ist ungewöhnlich. Dieser Herr arbeitet bei der Freiwilligen Feuerwehr Grünwil. Hat eine interessante Theorie zu den Schiffsbränden. Naja, allerdings. Also die Schiffe, die brannten. Die haben alle einen Brand gesehen. Dieser Satz sollte genügen, um sie zu entmündigen. Danach bleiben ihnen nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder sie landen in der Psychiatrie oder bei der Polizei. Sehen Sie mal, Loni, Sie denken zu eindimensional. Die Welt ist nicht immer das, als was sie uns erscheint, Maloney. Denken Sie nur an die schwarzen Löcher. Ja, genau. Ja, ja, genau. Die Schiffe, die haben eine Seele. Ja, alles hat eine Seele. Nur die Wurst hat zwei. Schiffe sind in der Nacht einsam. Hm? Ja, niemand braucht sie. Da kann man schwermütig werden, wenn man nicht gebraucht wird. Es genügt ein Funke, ein Boot, das sich selber in Brand setzt. Hey, ich habe es da auf der Karte eingezeichnet. Die Boote haben gesehen, wie andere Boote sich angezündet haben. Da sind sie dem Beispiel gefolgt. He? Ja, die Boote wollen auf ihre Einsamkeit aufmerksam machen. Natürlich ist das nur eine Theorie. Ich habe ein Buch gelesen, Maloney, von einem Sheldrake oder so ähnlich. Alles ist mit allem verbunden. Wenn ich Sie jetzt anfasse, Maloney, dann entsteht zwischen uns eine Verbindung, die auch noch in 100 Jahren besteht. So lange möchte ich aber nicht mit Ihnen verheiratet sein. Da drüben, sehen Sie? Schon wieder ein Boot, ein einsames Boot, das um Hilfe ruft. Sieht mir eher nach dem Klabautermann aus. Den schnappen wir uns, Maloney. Ja, ja, aber das Boot hat es aus Verzweiflung getan. Schon gut, junger Mann. Gehen Sie jetzt schlafen. Falls das Boot einen Abschiedsbrief hinterlassen hat, werden wir Ihnen das unverzüglich mitteilen. Er zückte seine Dienstwaffe und feuerte damit in die Luft. Ein Liebespaar erschrak und suchte das Weite. Wir näherten uns dem Feuer, doch vom Klabautermann war nichts zu sehen. Mein Klient rief mich frühmorgens an und ich machte mich schlaftrunken auf den Weg. Er führte mich lächelnd in den Keller. Ich gähnte und fragte nach dem Sinn dieses Abstechers. Doch er schwieg und öffnete eine Tür. Hinter der Tür saß Frau Felder auf einem Stuhl, nicht ganz freiwillig. Das ist Freiheitsberaubung! Halten Sie den Mund! Ich habe sie gesehen, ich bin ihr gefolgt, ich habe sie überwältigt. Er hat mich niedergeschlagen und verschleppt. Dieser Mann hat einen Dachschaden. Sie ist der Klabautermann. Ich brauche einen Zeugen, ich werde sie hier schmachten lassen, bis sie gesteht. Binden Sie die Frau los. Das ist mein Keller. Hier fessel ich, wen ich will und wie lange ich will. Vielleicht mag sie es ja. Diese Sozialisten sind verdorben. Was haben Sie mitten in der Nacht am See gemacht? Sie erzählten mir, Sie seien wasserscheu. Das bin ich auch. Wunderbar. Ich werde Sie in meinen Swimmingpool werfen, dann wird sie gestehen. Dann werde ich ertrinken. Ich kann nicht schwimmen. Und trotzdem gingen Sie am See spazieren. Das gehört zur Therapie. Ich will mich langsam ans Wasser gewöhnen. Kein Problem. Ich kann den Pool nur halb auffüllen. Sie füllen höchstens ein Glas mit Whisky für mich. Ich bin dabei. Ich trinke nicht. Das macht nichts. Ich bin daran gewöhnt, alleine zu trinken. Ich habe irgendwo noch eine Flasche Bier. Sie ist aber schon ein paar Jahre alt. Reich und kein Stil, das ist typisch. Vielleicht ist es doch gut, dass ich mich in einen armen Schlucker verliebt habe. Er ist Taucher. Deshalb will ich mich ins Wasser wagen. Benny war in Verena verliebt. Die hatte aber überhaupt nichts für ihn übrig. So, und jetzt binden Sie mich endlich los, sonst zeige ich Sie wegen versuchter Vergewaltigung an. Dass ich nicht lache. Wenn Sie nicht sofort tun, was Frau Felder verlangt, werde ich mich Ihrer Aussage anschließen. Aber das können Sie nicht tun. Und ob ich das kann? Also gut, ich binde Sie los, aber nur, wenn Sie von einer Anzeige absehen. Jetzt macht er sich in die Hose, typisch. Wo Benny jetzt wohl steckt? Ich denke ununterbrochen an ihn, wenn er sich doch nur in mich verlieben würde. Vielleicht tut er es, wenn ich ihm beweise, wie sehr ich ihn liebe. Darf ich in Ihrem Swimmingpool üben? Meinetwegen. Am Anfang darf aber die Wasserhöhe höchstens 30 Zentimeter betragen. Die beiden schlossen Frieden und Herr Biegler prüfte mit einem Maßstab die Wassertiefe seines Pools. Frau Felder machte sich frei, sehr frei, und stieg in das temperierte Wasser. Biegler starrte gierig auf Frau Felders Kurven und ich kratzte dieselbige. Bei der Polizei war man weniger offenherzig bekleidet. Einige unserer Streifenbeamten möchten gerne im Sommer in Shorts patrouillieren. Wie finden Sie das, Maloney? Da die Polizei sowieso meist mit abgesägten Hosen dasteht, spielt das keine Rolle. Ich persönlich bin dagegen. Stellen Sie sich vor, ein Verbrecher wird von einem Polizisten in kurzen Hosen gejagt. Das ist doch ein unwürdiges Schauspiel. Wenn schon, müsste man auch die Verbrecher dazu bringen, Shorts zu tragen. Vielleicht trägt der Klabautermann Shorts, aber niemand weiß es, weil niemand ihn zu Gesicht bekommen hat. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Es gibt keine Spuren, keine Zeugen, nichts. Dieser Kerl löst sich nach der Tat jeweils in Luft auf. Oder in Wasser. Das ist Unsinn, Maloney. Diese Redewendung funktioniert nur mit Luft. Aber verschwinden kann man auch im Wasser. Ein Taucher könnte an die Boote heranschwimmen, sie in Brand stecken und wieder im Wasser verschwinden. Ein Taucher? Aber der sieht doch gar nichts in der Nacht. Das ist viel zu gefährlich. Nein, nein, nein, nein, Maloney. Ich habe eine ganz andere Theorie. Ich weiß schon. Die Boote haben Selbstmord gemacht. Es gehört zu unseren Aufgaben, allen Bürgern zuzuhören. Auch jenen, die Unsinn erzählen. Das gilt für freiwillige Feuerwehrmänner genauso wie für Privatdetektive. Meine Theorie aber ist alles andere als Unsinn. Die Boote werden von jemandem angezündet, der in seiner Kindheit nie auf einem Schiff mitfahren durfte. Das hat tief drin in ihm Hassgefühle entwickelt. Das ist Psychologie, Maloney. Er erzählte mir, dass unzählige Beamte ausgeschwärmt seien, um alle männlichen Bewohner der Stadt nach ihren Kindheitserinnerungen, die mit Schiffen zu tun hatten, zu befragen. Seiner Schätzung zufolge musste der Klabautermann durch diese etwas übertriebene Ringfahndung in spätestens 8 Jahren dingfest gemacht werden. Ich hatte es eiliger und besuchte deshalb Benny Taucher. Nomen est omen, wie der Lateiner schon wusste. Wichtig ist, dass meine Wohnung am Wasser liegt. Alles andere ist zweitrangig. Ihre Wohnung ist ein klägliches Schrebergartenhäuschen. Geben Sie all Ihr Geld für Ihr Hobby aus? Wüsste nicht, was Sie das angeht. Ich ermittle in Sachen Klabautermann. Sehen Sie hier einen Klabautermann? Ich bin Taucher. Sie waren in Verena Klaus verliebt. Stimmt nicht. Sie lügen. War nicht in Verena verliebt. Bin es immer noch. Verena ist tot. Menschen kann man töten. Liebe kann man nicht töten. Verena Klaus interessierte sich nicht für arme Schlucker. Sie war geblendet vom Reichtum, von den Leuten in ihren teuren Yachten. Wäre vorbeigegangen. Alles geht vorbei. War auch verblendet. Dachte, müsse meinem Vater etwas beweisen. Dann kam der Unfall. Der Schlauch der Sauerstoffflasche war defekt, bekam keine Luft mehr, wurde bewusstlos. Danach war ich ein anderer Mensch. Muss jetzt niemandem mehr etwas beweisen. Bin ganz ich selbst. Ich fragte ihn nach seinen Alibis für die verschiedenen Tatzeiten, doch er sagte kein Wort mehr. Auch nicht, als Diana Felder auftauchte. Sie tat dies im Trockenen. Lassen Sie Benny in Ruhe. Er ist noch immer in Ihre tote Freundin verliebt. Das stimmt nicht, Sie lügen. Hau ab, Diana. Will dich nicht mehr sehen. Aber Benny, ich werde mir Mühe geben. Ich werde mich an das Wasser gewöhnen. Ich werde mich nie an dich gewöhnen. Vielleicht sollten Sie es zuerst einmal mit 30 Zentimetern versuchen. Will es nicht versuchen. Benny, bitte, bitte, gib mir eine Chance. Dachte es würde bei Verena auch funktionieren. Was sollte bei ihr funktionieren? Sauerstoffmangel. Dachte, wenn sie wieder auftaucht, ist sie gesund und will keine Yacht mehr. Ist aber nicht mehr aufgewacht. Was sagst du da? Er hat Verena Klaus erwürgt. Das kann ich nicht glauben. Wachte einfach nicht mehr auf. Du bist der Klabautermann? Zumindest einmal ist er in diese Rolle geschlüpft. Mag es unter brennenden Schiffen zu tauchen. Lodernde Flammen, wenn du auftauchst, wollte Verena zeigen, dass Schiffe vergänglich sind. Nicht aber meine Liebe. Wenn das so ist, höre ich sofort mit meinem Schwimmunterricht auf. Wir können mich nicht verhaften. Tauche unter. Das werden Sie nicht tun. Aus dem Weg! Tu das nicht, Benny! Die Polizei suchte tagelang vergeblich nach seiner Leiche. Wahrscheinlich schwimmt und taucht er noch immer irgendwo in einem Fluss. Als eine Art unendliche Liebeserklärung an seine Geliebte Verena. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Klabautermann, dritter und letzter Teil.